Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Es gibt eine Haltung, die den Krieg befürwortet, als Mittel, um internationale Konflikte, wie man sagt, zu lösen. Krieg sei ja nichts anderes als ein erweiterter Zweikampf, so zum Beispiel Karl von Clausewitz wörtlich. Das mögen Militärs so sehen. Geht man von den Wirkungen aus, die ein Krieg auf Menschen hat, so ist festzustellen, dass Krieg soziale Beziehungen nachhaltig zerstören kann. Und zwar unabhängig davon, ob man sogenannter Sieger oder Verlierer ist. Das ist ein Aspekt, der in staatsmännischen Debatten oft zu kurz kommt, aber er bestimmt das Leben vieler Menschen und so gesehen vieler Gemeinschaften auf viele Generationen hinaus. Als Kriegsflüchtling, so Tian Sieler, der heuer den Bachmann-Preis gewonnen hat und der als 13-Jähriger als Kriegsflüchtling nach Deutschland kam, als Kriegsflüchtling ist man sein Leben lang auf der Suche nach Sicherheit. Um seinen beiden Töchtern Sicherheit zu bieten, lässt in unserer heutigen Geschichte ein Vater ein Versteck im Wald bauen. Die Geschichte, die erzählt wird, ist auch die Geschichte einer Liebe, deren guter Ausgang durch den Krieg verhindert wird. Ausschlaggebend ist nämlich etwas, das in der Natur nicht vorkommt, ein Missverständnis. Die Erzählung, die unserem heutigen Hörspiel zugrunde liegt, stammt aus dem Jahr 1842. Ihr Autor gilt als Meister biedermeierhafter Naturdarstellung, Adalbert Stifter. Stifter war Schriftsteller, Lyriker, Maler und Pädagoge. Stifter ist einer der ersten Autoren deutscher Sprache, die Natur nicht mehr zum Reflexions- und Fantasieraum des Menschen machen, sondern eine menschenferne und manchmal menschenfremde Natur in den Mittelpunkt ihrer Literatur stellen. Während im Krieg, so heißt es bei Stifter, das kostbarste und kunstreichste Gewächs, das Menschenleben, mit Eil und Leichtfertigkeit zerstört wird, kann im Wald das schwächste Gräschen ungestört gedeihen, hegt der Wald, so Stifter, mit Mühe und Sorgfalt selbst die kleinste seiner Blumen. Durch die Natur, so Stifter an anderer Stelle, wird das Herz des Menschen gemildert und gesänftigt. Stifters Erzählung Der Hochwald hat der aus Oberösterreich stammende Autor Andreas Jungwirth fürs Ö1 Hörspiel bearbeitet. Er legt den Fokus auf die Geschichte, die uns Stifter erzählt. Im Originaltext ist der Ich-Erzähler ein Mann. Bei uns ist es eine Frau, die ebenfalls aus Oberösterreich stammende Schauspielerin Sophie Reuss. Sie erzählt die Geschichte der beiden Schwestern Johanna und Clarissa. Sie werden von Stefanie Reinsberger und Pippa Galli verkörpert. Außergewöhnlich sind auch Musik und Geräusche des Hörspiels. Beide wurden mit Hilfe einer Elektrogitarre erzeugt. Die Gitarristin Michaela Liebermann, die unter anderem Mitglied der Gruppe 5/8 in Ehren ist, hat den Stifterschen Hochwald in die Klangwelt des Stromzeitalters transferiert. Selbst das Knistern und Knacksen und auch Donner und Gewitter sind mit einer Elektrogitarre und der elektrischen Verstärkerbox erzeugt. Der Krieg geht ins wievielte Jahr? Das Gerücht, dass sich feindliche Truppen nähern, verbreitet sich genauso schnell wie die Angst davor. Die Jungen, die Kräftigen und jene mit Geld machen sich auf den Weg, gehen in sichere Gebiete. Die anderen bleiben zurück. Sie werden Haus und Hof und Familie zu schützen versuchen. Viele werden sterben. Jene, die der Krieg nicht tötet, werden ihre letzten Sicherheiten verlieren. Es war einmal. Auch wenn du die Melodie verbergen willst, ich weiß trotzdem, welches Lied du singen möchtest. Dort, wo heute ein grauer, viereckiger Turm steht, umgeben von schweigenden, zerfallenen Außenmauern, von 1000 Gräsern und Waldblumen bewachsen, existiert keine Stube mehr, so wie vor diesem Krieg, von dem hier die Rede ist. Kein bewohnbares Gemach. Statt Fenstern klaffen schwarze Lücken. Keine Waffen hängen an den Wänden. Nur die 100 goldenen Pfeile der schief einfallenden Sonnenstrahlen. Ein König, er trug eine goldene. Du weißt, dass es Vater nicht gerne hört, dass du gerade dieses Lied singst. Und ich muss immer an ein Unglück denken. Aber der Dichter war sehr freundlich und sanft. Dann hätte er doch ein sanfteres und freundlicheres Lied dichten können. Um mich dem Schicksal dieser Mädchen zu nähern, denke ich mir alles Zerfallene weg. Streue weißen Sand bis an die Vormauer, setze ein Buchentor in den Eingang, ein sturmsicheres Dach auf den Turm, Fenster in die Mauern und so weiter. Nein, Ronald war nicht sanft. Er hätte nicht einfach plötzlich weggehen können. Dann gehe ich die mittlere Treppe hinauf ins erste Stockwerk. Da sitzen sie. Johanna, die jüngere Schwester, in einem mattblauen Kleid. Und ich weiß, dass du leidest. Du vermisst Ronald immer noch. Und Clarissa, die ältere, vielleicht 17. Es gibt Freuden auf der Welt, die uns zerstören können. Und es gibt Leiden, die kann man überstehen. Ja. Die Sonne steht über dem Wald. Der Vormittag glänzt über den Wipfeln. Ein Sonnenstreifen legt sich über die Dielen. Es klopft an der Tür. Vater. Ein wunderschöner Greis, groß und stattlich, tritt ein. Seine Augen ruhen mit großer Zärtlichkeit unter einer gefurchten Stirn. Der alte Mann ist gekommen, um ihnen etwas zu eröffnen. Er scheut sich aber. Er wünscht sich, die Mutter der Mädchen könnte es für ihn tun. Sie konnte sowas besser. Aber sie ist vor 10 Jahren gestorben. Hilflos wie ein Fremder steht er vor Clarissa und Johanna. Und keine der beiden Schwestern traut sich zu fragen. So will der Vater schließlich wissen, ob sie etwas benötigen. Nein. Nein. Also setzt er sich den Mädchen gegenüber. Scheinbar unbefangen sieht er sie an. Es ist schwer, daran zu glauben, dass die Menschen schon so lange Krieg führen und das kostbarste Gewächs, das Menschenleben, so leichtfertig zerstören. Der Wald hingegen pflegt die kleinste seiner Blumen mit großer Sorgfalt. Er täuscht weniger die Mädchen als sich selbst, dass das eine allgemeine Plauderei sei. Ich glaube, ihr habt gehört, dass der Ritter gestern von der Jagd zurück. Er ist im Hochwald auf einen schönen Felsen gestoßen, der über den Wald emporragt. Von dort kann man unser Schloss sehen. Und vom roten Eckzimmer müsste man diesen Felsen mit dem Fernrohr sehen können. Wir wollen noch heute schauen. Ja. Oder selbst einmal einen Spaziergang in diese anmutige Wildnis machen. Aber... Und dennoch muss es... Muss? Muss? Ja, muss. Unsere Feinde, werden bei ihrer nächsten Unternehmung unser Haus zerstören. Die ersten Schneeflocken werden auf seine rußschwarzen Mauertrümmer fallen, aber von dieser brutalen Welt dringt nichts bis in den Hochwald. Den Hochwald. Das Haus werden wir wieder aufbauen. Für euch habe ich gesorgt. Es gibt einen Platz im Hochwald. Dort ließ ich unter Anleitung des Ritters diesen Sommer ein Haus bauen. Die Arbeiter wurden von ihm über einen sehr steilen Felsenweg hingeführt. Es wurden Steine gesprengt. Er ist jetzt unzugänglich. Beide Kinder, totenstill, sehen den Vater an. Aber hast du nicht gehört? Wenn der Sturm vorbei ist, werdet ihr gar nicht wieder weg wollen. Ein Mörder und Wildschütze ist dort. Nachts soll er mit Männern reden, die nicht aus Fleisch und Blut sind. Johanna! Er muss sein Gewehr nur losschießen und trifft immer den, an den er denkt. Den Toten im Dorf am Fluss soll er erschossen haben. Der hat für die Feinde spioniert. Deshalb wurde er erschossen. Er hatte keine einzige Wunde an seinem Leibe, als das Loch der kleinen Kugel durch die Schläfe. Und nur dieser Wilderer verwendet solche Kugeln. Schluss jetzt! Der Vater hatte gehofft, Johanna und Clarissa hätten nichts von diesem unsinnigen Gerücht gehört, das seit einiger Zeit erzählt wird. Die ganzen 3 Monate, die die Arbeiter dort gewesen sind, hätten sie nicht das mindeste Verdächtige gehört. Sie haben in den Dörfern gefragt. Und glaubst du ernsthaft, Johanna, ich würde euch zu Räubern und Mördern führen? In dem Morgenzimmer sieht man jetzt 3 beklommene Gesichter. Das des Vaters wegen der Mädchen, die der Mädchen wegen der Sache. Bis sich der Vater als Erster aus der Erstarrung reißt und Clarissa und Johanna ansieht. 2 Blicke nur. Und ihre Angst, die eben noch riesig war, ist ganz und gar verflogen. Lächelnd gibt der Vater zu bedenken, dass ein Gewitter aufziehe. Wenn sie heute noch den Felsen und die schöne Waldmauer sehen wollen, in der, wie in einer Nische, ihr hölzernes Waldhaus stehe, so müsste das bald geschehen. Entlang des frischen Waldwassers, das klar wie flüssiges Glas unter nassgrünen Erlenbüschen hervorschießt, führt ein gewundenes Tal, besetzt mit hohen Bäumen der verschiedensten Art. An der einen Seite des Wassers stehen sie so dünn, dass sich der grüne Rasen wie ein Tuch zwischen den Stämmen dahinzieht. Kein Fuß hat es jemals berührt. Abgesehen von Rehen vielleicht, wenn sie zum Bach trinken kamen. Kein Zweig, kein Blatt, kein Halm rührt sich. Die Sonnenstrahlen treten ungehört auf das Gras. Die Luft ist unbeweglich, blank, dunkelblau. Nur der Bach, von seinem Gesetze gezwungen, spricht unaufhörlich fort. Heute ist der Tag, wo die Gräser und Blumen zum ersten Mal etwas anderes sehen sollen als Laubgrün und Himmelsblau. Und etwas anderes hören als das Gemurmel der Wellen. Mädchenstimmen dringen zwischen den Stämmen vor. Gleichsam wie lauschend hält die Wildnis den Atem an. Plötzlich springt eine Gestalt vor. Johanna, auf einem Pferd, das seine Last wie eine schwebende Feder zwischen den Stämmen hervorträgt. Hinter Johanna erscheint Clarissa auf ihrem Schwarzen. Dann der, den der Vater immer nur Ritter nennt. Neben dem Ritter ein schöner blonder Jüngling. Felix, der Bruder der Mädchen. Endlich der Vater. Nachlässig edel sein Pferd zwischen den schlanken Waldsäulen vorwärts führend. Die Zweiggewölbe werfen fliegende Schatten auf die Gewänder der Mädchen. Stamm an Stamm tritt rückwärts, bis nach und nach nur mehr weiße Stückchen zwischen dem grünen Gitter wanken. Und wieder bleiben nur der glänzende Rasen zurück, die alte Stille und Einöde und der vor sich hinredende Bach. Die zerquetschten Blumen versuchen sich aufzurichten. Der Rasen zeigt seine zarte Verwundung. Und wenn auch die Bäume und Sträucher sich oft den Schwestern, dem Bruder, Vater und dem Ritter entgegenstellen, so finden sie doch immer wieder einen Ausweg, der sie tiefer und tiefer in das Tal. Bis endlich der Boden so ansteigt und der Waldbestand so dicht wird, das Weiterdringen immer beschwerlicher, bis sie zuletzt zu einem Felsen gelangen, der jede weitere Aussicht verstellt. Aber eben dieser Felsen ist auch das Ziel. Vor der Hand. Ein alter Mann sitzt in der Nachmittagssonne. Er hat den Kopf in seine Hände gestützt, als schlummere er oder denke nach. Neben ihm liegt ein Gewehr. Man steigt ab. Als der alte Mann seinen Hut zieht, wallen schneeweiße Haare herab. Seine hohe Stirn ist tiefbraun und von den Linien des Alters gefurcht. Der Vater schüttelt ihm die Hand. Er nennt ihn Gregor. Es ist ein schöner Anblick, wie sie beide dastehen. Beide so ungeheuer verschieden. Und doch beide gleich. Nur der Vater ist fast mädchenhaft weiß gegen die dunkle Sonnenfarbe des anderen. Der Stubenhocker, der Genosse des Mittagbrandes und des Sturms. Beide sind schön. Ehrwürdig. Beide. Er war der treueste Jäger, den ich jemals hatte. Und er der beste Herr. Dann blickt der alte Mann wie ein Adler auf die Mädchen. Johanna, gib Gregor die Hand. Er wird nun längere Zeit bei euch leben. Und es ist eine seltsame Vermählung, als sich Johannas weiche kleine Hand wie eine Taube in die Felsen seiner Finger duckt. Die Pferde bleiben hier. Von nun an müssen wir zu Fuß gehen. Der Bach, an dem man entlang und ihm entgegensteigt, ist nicht das klare Waldwasser aus dem Tal, sondern ein wild schäumender Bergbach mit goldbraunem Wasser. Manchmal helfen die Männer den Mädchen von Stein zu Stein. Das Land hebt sich sanft einer blauen Waldwand entgegen. Am Rande der Wand spielen schon die Strahlen der Abendsonne. Kommen wir in die Nacht? Der zunehmende Mond gibt genug Licht. Also kommen wir in die Nacht. Da reißt Gregor den Zweig einer Espe ab und zeigt sie den Mädchen. Da diese Zweige so munter sind, werden wir eine schöne Nacht bekommen. Vor dem Nachtregen werden sie gern ruhiger. Johanna und Clarissa sehen Gregor erstaunt an. Wenn ihr länger hier seid, werdet ihr lernen, in allem hier ist Sinn und Empfindung. Alles spricht, alles erzählt. Von jetzt an steht manch zerrissener Baumstamm am Weg. Mancher Klotz ist in das Wirrsal der Ranken und Schlingkräuter geschleudert. Dort vermodert ihr. Das Laubholz wird seltener. Tannen und Fichten ziehen gegen die Bergbreiten. Der Bach ist stellenweise gar nicht mehr sicht- und hörbar, weil er unter übergewälzten Felsenstücken hinfließt. Da blitzt es durch die Bäume wie glänzendes Silber. Sie steigen einen kleinen Hang hinab und stehen an der weitgedehnten Fläche eines flimmernden Wassers. In dessen Schoß schwimmt bereits das zarte Nachbild des Mondes, wie eine blöde Wolke. Am Ufer liegt ein Floß. Man besteigt es. Gregor lenkt es in den See hinaus, gerade auf die jenseitige Felsenwand zu, die sich schwach silbergrau in die Luft zeichnet. Wie ein zartes Fantasiebild. Genauso gut könnte sie selbst aus Luft gewoben sein. Die Waldmassen treten zurück und verschränken sich nach und nach zu einer hohen, dichten, schwarz-grünen Mauer. Die Felsenwand kommt näher und steigt so gerade aus dem See empor, dass man nicht absehen kann, wie man hier landen soll. Aber zur größten Überraschung weicht auch die Wand, wie man sich hier nähert, zurück und legt ein Stück Rasen zwischen sich und den See. Genau da sehen die Mädchen nun auch ein geräumiges, hölzernes Haus. Erdgeschoss und ein Stockwerk. Ringsum läuft eine Brüstung. Es ist ein Haus mit Kammern für Gregor, Mägde und Knechte. In Clarissas und Johannas Zimmer fehlt nicht die kleinste Kleinigkeit. Wobei das Erstaunlichste ist, dass die Räume zum Erschrecken ähnlich sind denen, die sie zu Hause bewohnt haben. Sogar Clarissas Harfe steht auf ihrem Platz. Und wilde Tiere? Das ist das Merkwürdige dieser Wälder, dass man hier nie einen Wolf oder Bären getroffen hat. Außerdem hat Gregor ein Gewehr. Dann übergibt der Vater ihnen das Fernrohr. Er sagt, sie sollen ab und zu auf den Felsen steigen, den sie vom roten Zimmer aus gesehen haben, und damit gegen das Vaterhaus schauen. Der Ritter steht die ganze Zeit seitwärts und starrt Clarissa düster an. Sie reicht ihm die Hand. Danke, dass Sie das alles hier geschaffen haben. Johannas Augen ruhen mit höchster Spannung auf dem Ritter. Sie weiß, dass er nach Ronalds plötzlicher Abreise um Clarissa geworben hat. Aber Clarissa hatte keine Macht über sich. Ich tat, was ich tat. Es soll nichts bedeuten. Kommt bald wieder. Das bald kann ich nicht versprechen. Ich bin Soldat. Ich kann erst wiederkommen, wenn der Krieg beendet ist. Die Mädchen wollen Felix überreden, bei ihnen zu bleiben. Aber Felix will an der Seite des Vaters sein, wenn es das Haus zu verteidigen gilt. Dann bittet der Vater, den Abschied nicht durch zu viel Rührung zu erschweren. Und dann kommt der Abschied. Ihr erstes Unternehmen ist, über den See, um den Felsen zu besteigen und mit dem Rohr das Vaterhaus zu sehen. Als sie nach einer Stunde den Gipfel erreichen, packen sie das Fernrohr aus. Aber alle haben schon vorher in die Weite geschaut. Wie eine glänzende Wüste zieht der heitere Himmel hinaus über alle Wälder. Nur am äußersten Horizont liegen die bereits reifenden Kornfelder. Clarissa kniet vor dem Rohr und rückt und rückt. Bis zum Erschrecken klar und nah steht alles vor ihr. Linien und Vorsprünge gehen wie Träume durch das Glas. Dann farbige Blitze, dann blau. Und blau und blau. Sie dreht die Schraube, um es zu verlängern. Da ist es. Zitternd steht im Glas das ganze Vaterhaus. Klein und zart, wie gemalt. Aber erkennbar an Mauern, Erkern, Dächern. Unversehrt mit glänzendem Dach steht es. Da ist es. Auch der alte Gregor sieht durch das Rohr. Das ist es. Sie können sich nicht satt sehen. Und dann geben sie sich das Versprechen. Oft. Ja, Sehr oft. An jedem Tag, der nicht bewölkt ist. Tage und Wochen vergehen. Bei Regenwetter sitzen die Mädchen in ihrem Zimmer, lesen und nähen. Zweimal kommen vom Vater beruhigende Nachrichten. Er trug eine goldene Krone. Wenn die Sonne die Wolken zur Seite drängt, liegt alles so schön und ruhig da, als wäre nirgendwo Krieg in der Welt. Der mordete. Aber wenn sie an heißen Nachmittagen zwischen den Stämmen wandeln, langstielige Schattenblumen die Mädchen anschauen, Fliegen und Bienen sie umsummen. Jetzt horchen Clarissa und Johanna auf einen fernen Waldruf. Jetzt bleiben sie vor einem sonnigen Stein stehen, auf dem ein fremder Falter sitzt und seine Flügel ausbreitet. Trotzdem liegt draußen, dort, wohin ihre Blicke nicht reichen, der Qualm des Krieges. Oder wenn Johanna und Clarissa in der bereits milder werdenden Herbstsonne auf ihrer Wiese am Rande des Gerölls sitzen, auf irgendeinem grauen Felsblock ausruhend, schweigend die Hände ineinander gelegt, rücken die feindlichen Truppen immer weiter vor. Oder wenn eine Vollmondnacht über dem ungeheuren, dunklen Schlummerkissen des Waldes steht und Clarissas Harfe plötzlich ertönt, einzelne Töne wie ein Pulsschlag, donnern draußen Kanonen. Und als die Harfe längst schweigt, horcht noch die Nacht. Und die Wucht und Wölbung der Erde, unempfunden von ihren Bewohnern, stürmt dem Osten zu. Der Mond wird gegen Westen geschleudert, die alten Sterne mit, neue ziehen im Osten auf. Und irgendwann hat der Wald sein Werk für diesen Sommer fast getan. Denn die milde Spätsonne gießt schon ihr Licht trübselig auf die bunten, gelben und roten Herbststreifen, die sich durch das Duftblau der Wälder hinziehen. Seit 3 Tagen sind die Knechte schon weg, um Lebensmittel zu holen. Die Mägde sind ins Gebirge gegangen, um Brombeeren zu suchen. Gregor und die 2 Mädchen sitzen am Ufer. Sie sehen auf das leere Haus und auf die graue Steinwand. Plötzlich zeigt Gregor in die Luft. Ein Geier schwebt mit gespannten Flügeln hoch über dem See. Er scheint ohne alle andere Absicht zu sein, als sich in der ausnehmend klaren, lauen, sonnigen Herbstluft zu ergehen. Denn auf seinen Schwingen ruhend, die Gabel des Schweifes wie einen Fächer ausgebreitet, lässt er sich gleiten, langsame Kreise und Figuren beschreibend, während Schwung und Ruderfedern oft zierlich gedreht im Sonnenschein spielen und die Fittiche nur nach langen Zwischenräumen 2 bis 3 leichte Schläge tun. Der Vogel wird kleiner. Er verschwindet hinter hohen Tannen. Und dann schwimmt er wieder hervor. Groß und breit und lautlos über ihnen durch die dunkle Luft. Als plötzlich ein Blitz jenseits von der Wand auffällt. Gregor springt ebenso auf wie die Mädchen. Der Schuss rollt die klippige Wand entlang und murmelt von Wald zu Wald. Und das Tier stürzt pfeilgerade ins Wasser. Gregor starrt zur Wand hinüber, als wolle er sie durchbohren. Angstvolle Minuten vergehen. Ruhig liegt die Leiche des Geiers auf einer Stelle. Seht ihr etwas? Der Schuss kam von den Stämmen am Ufer. Aber ich sehe niemanden. Vielleicht sind die Knechte schon zurück. Das war kein Knall aus einem unserer Gewehre. Lasst uns hinüberfahren. Das Haus steht ganz leer. Bei Gefahr wäre es nicht sicher für uns. Und jetzt? Geht in das Floßhäuschen. Verhaltet euch absolut still. Ich werde ein Stück in den See hinausfahren. Ich will sehen, wie ihr das Tier aus dem Wasser holt. Der Rauch des Schusses hat sich längst verzogen. Kein Laut regt sich. Gregor hebt schließlich die Hand nach dem Ruder, um dem Vogel langsam näher zu fahren. Als er mit einer langen Hakenstange das Tier herbeifischt, hängen die langen triefenden Schwingen herab. Die nassen klebenden Federn legen den Körperbau bloß. Gregor untersucht die Wunde, die mitten in die Brust geht, und zieht eine sehr kleine Kugel hervor. Ich kenne den Schützen. Ich erkenne ihn an der Kugel. Von ihm droht keine Gefahr. Gregor fährt unbekümmert Richtung Landungsplatz am Haus. Er will hier auf die Rückkehr der Knechte warten. Ängstlich stehen die Mädchen mit verschlungenen Armen vor ihm. Er schickt sie mit beruhigenden Worten ins Haus. Nachdem sie ihr Abendmahl gegessen und sich entkleidet haben, schließen sie das Schloss doppelt zu. Clarissa und Johanna legen sich in ein Bett und trösten sich, schweigen ängstlich. Hörst du es? Schon lange. Aber ich wollte dich nicht wecken, damit du nicht Angst hast. Und als er schon längst schweigt, trauen sich die Mädchen noch nicht, sich zu bewegen. Als sei die Szene nicht aus. Als müsse noch etwas kommen. Aber sie ist aus. Clarissas Gesicht ist bleich wie der Mond auf der Fensterscheibe. Fürchtest du dich? Ich weiß jetzt, wer es ist. Und du kennst das Lied. Du weißt doch, wer es gesungen hat. Und plötzlich strahlt Clarissas Gesicht. So schön, so stolz, so triumphierend, dass Johanna scheu wegblickt. Am Morgen fragt Clarissa Gregor, ob er heute Nacht auch... Ja. Kennst du ihn? Ja. Er wünscht dringend, mit mir zu reden. Ich weiß. Und ich will auch, wenn möglich noch heute. Aber nicht hier. Er soll nicht in unser Haus kommen, sondern zur Steinwand. Johanna wird mich begleiten. Und du begleitest uns auch. Am Vormittag, als der Schatten der Tannen vom See gewichen ist, sieht man die zwei Mädchen und Gregor mit dem Gewehr auf der Schulter zur Steinwand gehen. In Clarissas Gesicht liegt strahlender Ernst. Johannas Herz klopft ungebändigt. Er sitzt auf einem grauen Stein. Einen breiten Hut auf dem Kopf. Eine Flinte im Arm. Er steht auf. Er zieht den Hut. Johanna stockt der Atem. So schön ist er. Das Gesicht knabenhaft und fein. Goldene Haare bis in den Nacken. Die dunkelblauen Augen. Auch Clarissa wankt einen Augenblick. Er ist es, der nie Vergessene. Weit weg von hier ist er aufgewachsen. Ronald sollte in die Fußstapfen des Vaters, des Kriegers. Der Vater war hart gegen alle Welt, aber schwach gegen den Sohn. Und als Ronald, statt den Plänen des Vaters zu folgen, in die ganze Welt fliegen wollte, weit und breit, ließ ihn der Vater ziehen. selbst im Feindesland ging er herum, lebte monatelang im Vaterhaus der Schwestern. Ihr Vater sah keinen Feind in Ronald. Er sah die Liebe zwischen Ronald und Clarissa. Er hatte große Hoffnungen. Vielleicht ließe sich sogar der Verlauf des Krieges ändern. Du bist gekommen, um mit mir zu reden. Also rede. Warum bist du hier? Weißt du das nicht? Johannas Blick springt schnell von einem zum anderen. Gregor steht etwas abseits, tut so, als würde er das fortschreitende Vergilben der Blätter betrachten. Eines weiß ich jetzt. Die Welt ist dürr wie Sand. Clarissa schaut ihn nur an. Verglichen mit deinem schlagenden Herz? Nicht. Nicht wie damals, bitte. Ich hing an dir und du bist weggegangen. Damals war ich nicht frei. Nicht frei? Als Ronald seinem fernen Vater von Clarissa erzählte, schrieb dieser, Ronald soll fortgehen, auch über das Meer. Geh und lass fahren das Scheinding. Mein Vater befahl nicht. Er sagte, ihr seid beide noch Kinder, er bat, zu meinem und deinem Besten. Ich sollte das Scheinding los... Das Scheinding? Anfangs ging er monatelang durch die nahen Wälder. Da traf er auf Gregor. Wir jagten zusammen, bestiegen Felsen. Wir lachten, als draußen die Sage ging von dem furchtbaren Wildschützen und seiner kleinen Kugel. Clarissa weiß, es war nicht nur die Bitte seines Vaters. Auch Ronalds Drang nach Taten hat damals die Nähe unterbrochen. Er wollte hinaus, als gäbe es dort ungeheure Dinge zu vollbringen. Aber Clarissa spürt auch, wie genau dieser Drang sie an ihn bindet. Jahre vergingen. Trotz allem ließ ich das Scheinding nicht losschlagen. Als ich zurückkam, um das meinem Vater zu sagen, war mein Vater schon lange tot. Er fühlte sich frei und suchte das Vaterhaus der beiden Schwestern. Sie waren geflüchtet. Niemand wusste, wohin. Er fragte auf allen Straßen. Bis der Gedanke an diesen See, den Gregor ihm einmal gezeigt hatte. Er suchte Gregors Hütte. Der war nicht da. Er kam hierher und sah das hölzerne Haus. Auf einem Felsensteig stieg er hinunter. Im Schatten des Felsens wischte er sich das Blut von den Händen. Und wie er aufschaute, wenige Meter entfernt am Rande des Gerölls, haben Clarissa und Johanna gesessen. Nur ein paar Meter entfernt. Er erschrak und hielt den Atem an. Der See und die Bäume drehten sich vor seinen Augen. Er wollte mit Vorsicht erst Gregor sprechen. Aber Gregor war stets an der Seite der Mädchen. Er verließ nie alleine das Haus. Also sandte ich ihm durch den Geier meine Kugel. Er suchte mich und fand mich. Aber ich konnte ihn nicht überreden, dass er euch eine Botschaft bringt. Es ist seltsam anzusehen, wie Clarissa, die so entschlossen gewesen ist, ihn abzuweisen, zu schwanken beginnt, je länger Ronald spricht. Fast eingeschüchtert steht sie ihm gegenüber, dessen Mienen so offen liegen wie die eines Kindes. Und wenn man ihn ansieht, sieht man eine wilde Hoheit. Etwas, das fleht und herrscht, aber auch den Schmelz von Zärtlichkeit. Aber du liebst mich noch, nicht wahr? Der ganze Wald, die lauschenden Bäume, die glänzende Steinwand, selbst Johanna und Gregor versinken um Clarissa. Nichts ist auf der Welt als er und sie. Und als sie das begreift, gibt sie jeden Widerstand auf. Ich liebe dich. Mehr als Vater und Geschwister. Mehr als mich selbst. Clarissa, was sagst du da? Was tust du denn? Die Steinwand schaut flimmernd auf die Gruppe herunter. Der Aaron lässt ab und zu ein Blatt fallen. Die Wärme des Nachmittags sinkt zitternd längs dem grauen Gesteine nieder. Und Clarissa legt ernst ihre Hand in seine. Johanna atmet bang auf. Der Fichtenwald streut seinen Harzgeruch. Die Grillen zirpen leichtsinnig fort. Der alte Jäger steht auf seine Büchse nach vorn gelehnt und nichts verrät, was in ihm vorgehen könnte. Ronald sucht mit der Linken erst im Leeren, dann reicht auch Johanna ihm ihre Hand und drückt sie, verzweifelt, lange und fest. Die Truppe, die bei Gelegenheit euer Vaterhaus nehmen soll, steht unter Befehlen meines Jugendfreundes. Ich werde ihn dazu bringen, es zu verschonen. Dem Vater und Bruder soll nichts passieren. Und sollte doch eine Belagerung stattfinden, werde ich dabei sein, um sie zu schützen. Du gehst wieder fort? Aber das ist gut und vernünftig. Und es bleibt nicht viel Zeit. Aber noch einen Händedruck. Sekundenlanges Zögern. Aber dann geht er. Die Mädchen sehen noch lange die graue Gestalt in den grauen Steinen. Winzig klein. Bis nichts mehr sichtbar ist als die ruhige, schon im Schatten stehende Wand. Die Vögel zwitschern und der blaue Waldhimmel sieht herunter. War es ein Traum, dass in der Wildnis gerade noch eine andere Stimme zu hören war als die ihre? Ein unheimliches Schattenspiel auf ihrer Wiese, nichts zurücklassend als den Boden, auf dem sie noch stehen? Müsste ich nicht jetzt glücklicher sein? Aber Clarissa kommt es vor, als seien jene einförmigen, langweiligen Tage vor Ronalds Auftauchen glücklicher gewesen. Und als habe sie sich damals mehr geachtet und geliebt. Und sie blickt traurig zurück, wie sie mit Gregor und Johanna unschuldig plaudernd durch den Wald gegangen war. Und jetzt will ich manchmal weg von den beiden Gestalten neben mir. Zu ihm. Und weil sie diesen Gedanken für Verrat an Johanna hält, überschüttet sie ihre Schwester mit Liebesbeweisen. Johanna fühlt trotzdem recht gut, dass sie etwas verloren hat. Nicht die Liebe der Schwester, auch alles andere. Was denn nun? Es ist da etwas Fremdes und Unzuständiges, das sich wie was Totes in ihrem Herzen fortschleppt. Nach einer sehr kalten Nacht ist der ganze Wald mit Reif bedeckt. Lauter weiße Funken brennen und glitzern, als wäre der ganze Sternenhimmel auf ihn herabgesunken. Der Himmel ist ohne eine einzige Wolke. Die Herbstluft ist klar und fast wesenlos. Gegen Mittag brechen Gregor und die Mädchen endlich wieder zum Felsen auf. Johanna findet den kleinen blauen Würfel nicht am Horizont, wie sehr sie sich auch anstrengt. Clarissa, wie gewöhnlich, richtet das Rohr. Aber auch sie findet das Vaterhaus nicht. Sie rückt und rückt am Waldrand entlang und wieder zurück. Sie sieht bekannte Biegungen und Linien. Kein Haus. Über dem Wald hängt eine kleine Wolke, gerade da, wo das Vaterhaus steht. Gregor empfiehlt ein wenig zu warten. Vielleicht löse sie sich bald auf. Wenn nicht, wie im Herbst oft, der Nebel an einem einzigen kleinen Punkte anzuschießen beginne, bis er sich schnell vergrößert und endlich ganze Waldstrecken einhüllt. Aber weder vergrößert sich die Wolke noch verzieht sie sich. 3-4 Mal sehen sie noch durch das Rohr. Ohne Erfolg. Schließlich trennen sie sich von dem Platz. Ungern. Und unruhig. Am Abend baut sich über dem dunklen Wald dasselbe Wimmeln der Gestirne auf wie gestern, fast noch dichter, woraus Gregor einen noch klareren Tag prophezeit. Am Morgen steigt dieselbe spiegelreine Sonne herauf wie gestern und beleuchtet den Reif. Im Emporsteigen sehen sie die Verwüstungen des Frostes, wie zurückgebliebene Blätter rostbraun an den Sträuchern hängen und wie die Farne schlapp nicht mehr aufrecht stehen. Er ist da! Der kleine Würfel am Waldrand, von keiner Wolke verdeckt. So deutlich steht er da, als müsste sie mit freiem Auge seine Teile unterscheiden können. Clarissa befestigt das Rohr und richtet es aus. Aber auf einmal tritt sie zurück. Ihre Augen suchen Gregor mit sonderbarem Ausdruck. Sogleich schaut Johanna durch das Glas. Der Würfel steht drinnen. Es hat kein Dach. Auf den Mauern sind schwarze Flecken. Aber gleich schaut sie nochmals. Dasselbe Bild. Ruhig. Starr. Entsetzlich deutlich. Nur zittert es ein wenig in der Luft. Das aber, weil sie selbst zittert und das, weil ihr Herz so stark schlägt. Es ist geschehen. Auch Gregor schaut in das Rohr. Aber auch er sieht einen Turm vom Waldrand emporstehen. Ohne Dach. Schwarze Brandflecken. Nur scheint es ihm, als schwebe noch eine ganz schwache blaue Dunstschicht über der Ruine. Vielleicht, denkt Gregor, geschehen dort gerade jetzt schreckliche Taten. Er knirscht mit den Zähnen, um nichts Falsches vor den Mädchen zu sagen. Warum kommt keine Botschaft? Schon seit Wochen. Weil nichts entschieden war. Vorgestern kann der Brand erst stattgefunden haben. Morgen oder übermorgen wird und muss Botschaft eintreffen. Und Ronald? Der hat versprochen, dass Vater und Felix nichts geschehen wird. Es ist auch nichts geschehen, weil es zu unvernünftig wäre. Kommt, nehmt das Rohr weg. Gehen wir nach Hause. Aber sie nehmen das Rohr nicht weg. Clarissa sieht lange hinein. Und sie sieht dieselbe eine Botschaft. Dieselbe stumme Einförmigkeit und Klarheit. Johanna sieht den schönen blauen Waldduft wie sonst. Und den blauen Würfel wie sonst. Schicken wir einen der Knechte, bitte. Euer Vater weiß, dass ihr das Rohr habt. Er wird sofort jemanden losschicken, um euch zu unterrichten. Der Knecht könnte in Feindeshand geraten und in der Angst euren Aufenthalt offenbaren. Die Mädchen sehen das ein und geben nach. Sie haben Angst. Und sie verbergen die Angst vor der anderen. Sie bekämpfen sie in sich. Jede für sich. Und die Angst breitet schwarze Flügel auf Wald und Tal. Und morgen kommt und vergeht, aber kein Bote ist gekommen. Ebenso übermorgen. Und es vergeht Tag um Tag, ohne dass eine Botschaft kommt. Endlich fallen die ersten weißen, zarten Schneeflocken in den dunklen See. Und man schickt nun doch einen Knecht auf Kundschaft. Aber auch er kommt nicht wieder. Der gewaltige viereckige Turm ist von zerfallendem Außenwerk umgeben. Er hat kein Dach. Die Ringmauern haben keine Tore. Der Rasen ist verschwunden. Die Fläche von tiefen Räderspuren durchfurcht. Und es liegen verkohlte Bäume und Trümmer herum. Feinde sind nicht zu sehen. Überhaupt keine Menschen. Abgesehen von dem Reiter, der das Pferd gerade über herabgestürzte Steintrümmer zwingt. Er steigt ab und bindet es an ein eisernes Fenstergitter, von dessen Sims noch das geschmolzene Glas wie schmutziges Eis herabhängt. Durch das halb verschüttete Tor dringt er in das Innere des Turms. Über eine provisorische Treppe aus frischen Bäumen steigt er hinauf und gelangt in einen Gang, dessen Decke nicht eingestürzt ist. Den alten Mann, der hier sitzt, beachtet er nicht weiter. Er klopft an die eine Tür. Er wartet. Er klopft erneut. Schließlich öffnet ihm eine schwarz gekleidete Gestalt. Weil ihr nur da seid, Ritter. Es ist Clarissa, die vor ihm steht. Im Hintergrund sitzt Johanna. Ihr Gesicht weiß wie Alabaster. Ich konnte nicht eher. Ich war gefangen. Ich bin erst seit 5 Tagen frei und seitdem bin ich geritten. So seid ihr wieder der Erste, um zu helfen. Und ich war immer so undankbar. Clarissa, nicht. Was wisst ihr? Euer Vater ist das tot. Das wissen wir, der Bruder auch und... Und Ronald? Auch er. Clarissa schnappt nach Atem. Ein maßloser Schmerz liegt auf ihrem Gesicht. Ja, sogar etwas wie Grimm oder Hohn. Unheimlich anzusehen. Und sie kämpft. Sie kämpft. Sie kämpft. Wenn ihr etwas wisst, erzählt es uns. Es wäre leichter, wenn wir wüssten, wie es geschehen ist. Ich war dabei. Ihr seid dabei gewesen. Den ersten Angriff konnten euer Vater und seine Männer zurückschlagen. Eine Woche verging. Und noch eine. Der Feind rührte sich nicht. Wir wussten nicht, was kommen wird. Eines schönen Morgens sahen wir einen jungen Mann in prachtvollen Kleidern durch die Reihen der Belagerer reiten. Er schien Anordnungen zu treffen. War er ein neuer Befehlshaber? Wir konnten es nicht einschätzen. Wir begriffen nicht, was er wollte. Alle standen ehrfurchtsvoll vor ihm. Am anderen Morgen ritt derselbe Mann ungewöhnlich nah an die Mauern eures Vaterhauses, um zu kundschaften. Und wie es manchmal der Zufall will, fiel ihm der Helm vom Kopf. Blonde Locken bis in den Nacken. Euer Vater sah lange und unverwandt auf ihn. Er war sichtlich überrascht, als würde er jemanden in ihm erkennen. Und auch sah ich nach und nach seine Wangen rot werden. Und ohne ein Wort zu sagen, schleudert er plötzlich seine Lanze gegen den Reiter. Er hätte ihn aus dieser Entfernung gar nicht treffen können. Die Lanze traf auch nicht. Aber sie wurde das Zeichen. Das verfluchte Zeichen. Augenblicklich flogen die Lanzen unserer Leute. Auch hörten wir sogleich das Krachen unserer Gewehre hinter uns. Von den Feinden sahen wir nur noch, wie viele vorsprengten, um den Reiter in ihre Mitte zu nehmen. Wir sahen, wie er sank. Und dann war schon Sturm. Wütend wie nie. Und bald so viel Rauch, dass kein Gesicht auf 3 Schritte. Weiter. Es ist nichts mehr weiter. Die Burg brannte. Die meisten von uns wurden getötet. Ich verwundet. Besinnungslos gefangen. Euer Vater und Felix wurden unter der Steinplatte vor dem Altare der Kirche begraben. Ich erhielt die Erlaubnis, beizuwohnen. Und Ronald? Er hatte eine Kugel von einem unserer Gewehre in der Brust. Seinen Körper brachten sie weg, wohin, weiß ich nicht. Erst als Gefangener erfuhr ich, dass er als Vermittler gekommen war. Dass er vorschlug und durchsetzte, dass man euren Vater ungestört in seinem Hause lassen soll. Ronald war auf die Mauer zugeritten, um alleine mit Vater zu reden. Wie er es auf der Waldwiese versprochen hat. Auf dieser verdammten Waldwiese. Wer kann das Wirrsal jenes Augenblicks enträtseln? Ich. Ich habe den Vater und den Bruder... Aber es war ein Missverständnis. Clarissa bricht in ein wildes Schluchzen aus, dass ihr ganzer Bau darunter erzittert. Johanna, selbst kaum ihrer Kräfte mächtig, drückt sie an sich. Bald löst sich das erste krampfhafte Schluchzen und nur mehr ein leises, kaum hörbares Weinen rieselt durch das totenstille Zimmer. Sachte will der Ritter hinausgehen, um den Schwestern Zeit zu gönnen. Aber Clarissa hört seine Tritte. Geht nicht. Es ist hier so dunkel. Lasst uns ein Fenster machen. Wir werden für den Winter ein Notdach, Fenster, Türen, Stiegen. Alles. Eure Harfe werde ich aus dem Waldhaus holen lassen. Eure Bücher. Ihr könnt den Winter getrost entgegensehen. Ja. Ja. Der Ritter geht hinaus. Er spricht mit Gregor. Und nach einiger Zeit sieht man ihn wieder über den grauen, gefrorenen Boden davonreiten. Ein Notdach wird gesetzt. Tore, Stiegen, Gemächer werden wieder eingerichtet. Aber immer sieht die Burg wie eine Ruine aus. Jahre kamen und vergingen, und immer sah die Burg wie eine Ruine aus. Der Krieg dauerte noch Jahre und Jahre, aber nie mehr kam ein Feind vor das Haus. Die Frauen lebten dort und wurden sehr alt. Wenige Menschen besuchten das seltsam verwitterte Haus. Nur ein einziger Reiter ritt zuweilen ab und zu. Eines Tages blieb auch er aus. Gregor hat das Waldhaus angezündet und Waldsamen auf die Stelle gestreut, sodass wieder die tiefe Wildnis entstand wie sonst und wie sie noch heute ist. Einen alten Mann, wie einen Schatten, sah man noch öfter durch den Wald gehen. Aber kein Mensch kann eine Zeit sagen, wo er noch ging und eine, wo er nicht mehr ging. Der Hochwald, nach einer Erzählung von Adalbert Stifter. Erzählerin Sophie Reuß. Clarissa Stefanie Reinsperger. Johanna Pippa Galli. Vater Paul Wolf Plotek. Gregor Michael König. Ronald Laurenz Rupp. Ritter Raphael von Bargen. Musik Micky Liebermann. Tongestaltung Anna Kunzio und Manuel Radinger. Hospitanz Jenja von Manstein. Regieassistenz Julia Herzog. Bearbeitung und Regie Andreas Jungwirth. Nun noch Hinweise auf Literatursendungen in Ö1 demnächst. Morgen in Du holde Kunst liest August Schmölzer Lyrik des österreichischen Dichters und Widerstandskämpfers Richard Zach. Ich bin den anderen Weg gegangen, ist der Titel dieser von Gudrun Hamböck und Stefanie Maratana gestalteten Sendung. Und in den Exlibris Sommergesprächen hören Sie morgen um 16 Uhr Nicole Dietrich im Gespräch mit der Autorin Karin Peschka. Nächste Woche bringen wir im Ö1 Hörspiel ein neues Hörspiel von Helmut Hostnick, Die Mama und ihr Bub. 11 Szenen erzählen von der Beziehung zwischen einer alt gewordenen Frau und ihrem mittlerweile 70-jährigen Buben, der sie besucht und sie im immer beschwerlicher werdenden Alltag unterstützt. Die Mama und ihr Bub mit Linde Breluck und Helmut Bohatsch. Nächste Woche im Ö1 Hörspiel.